Vor 25 Jahren gab es ein Gipfeltreffen zwischen dem Präsidenten Kim Il-sung und dem Genossen Khaesin Phombian, dem damaligen Vorsitzenden des ZK der Revolutionären Volkspartei von Laos und damaligen Präsidenten der Demokratischen Volksrepublik Laos. Aus diesem Anlass fand am 12. April im Daedonggang Clubhaus für das Diplomatische Korps in Pyongyang im gemeinsamen Namen des Komitees für kulturelle Verbindungen mit dem Ausland, der Koreanisch-Laotischen Freundschaftsgesellschaft und der Laotischen Botschaft in der TVRK ein Freundschaftstreffen statt. Park Jong-il, stellvertretender Vorsitzender der Koreanisch-Laotischen Freundschaftsgesellschaft und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für kulturelle Verbindungen mit dem Ausland, die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, die Werktätigen in der Stadt Pyongyang, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der Demokratischen Volksrepublik Laos, Phonkam Intabuari und seine Mitarbeiter nahmen daran teil. Auf dem Treffen wurden Reden gehalten. Die Teilnehmer sahen sich einen künstlerischen Auftritt der Schüler der Mittelschule Zhongju des Stadtbezirks Daedonggang für koreanisch-laotische Freundschaft an. Nach der Veranstaltung war ein Sportspiel zwischen der koreanisch-laotischen Freundschaftsgesellschaft und der laotischen Botschaft.